wissenschaftlich fundiert und mit dem Logos der Vernunft verbunden werden können. Sicher, Monster gab es schon immer. Doch hatten sie bis dahin einen anderen Status gegenüber dem Menschen. Sie waren beides, Zeichen der Gnade und der Strafe Gottes. Sie standen allegorisch für moralisierende oder philosophische Lehren oder waren schlicht Verkörperungen des Antigottes, Satans, Luzifers, des Teufels, der immer an einer Monstrosität, einem Pferdefuß, Hörnern oder glühenden Augen erkennbar war. Erst im Zeitalter des Menschen verschiebt sich die Grenze der gottgegebenen Ordnung hin zum unüberschaubaren Horizont der Dinge. Monster können nun überall sein. Sie sind vielleicht Ausdruck der menschlichen Hybris, wie Frankensteins Monster, oder kommen über ihn wie eine zweite, im Dunkeln versteckte Natur, die sich teils parasitär, teils herrisch seiner bemächtigen können, wie Werwölfe. Das Ideal der wissenschaftlichen Aufklärung setzte sich zum Ziel, die letzten Geisterseher aus dem Reich der Vernunft zu verbannen und ihnen klare und deutliche Erkenntnis entgegenzusetzen. Die Wissenschaft grenzte systematisch unwissenschaftliche Positionen aus, dem gültigen Sprechen aus. Sie machte mit ihrem Rückzug auf das Positive und das Endliche vielleicht gerade erst die Literatur als Fiktion möglich. Und sie brachte das Monströse, Böse, unausgesprochen im Zwielicht lauernde, nicht zum Verschwinden, sondern bot ihm im Gegenteil neuen Nährboden der Weiterentwicklung und Reartikulation. Howard Phillips Lovecraft reagiert auf bestimmte Diskurse seiner Zeit, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts als Common-Sense-Wissen durchgesetzt und popularisiert hat. Ich möchte im Folgenden die Linien zeichnen, an deren Kreuzung sich das Unheimliche befindet, das nicht etwa von genialen Wissenschaftlern oder weitgereisten Handelsvertretern in Rumänien erschaffen oder entdeckt wird, sondern das sich in den Alltag einschleicht und erst erkennbar wird, wenn es zu spät ist. Dieses Unheimliche wird von Lovecraft in einzigartiger Weise zugespitzt und in immer neuen Variationen zum Ausdruck gebracht, die nach und nach ein großes Ganzes zu ergeben scheinen. Gleichzeitig werden Teile dieses Unheimlichen nicht immer als Fiktion gekennzeichnet, sodass sich auch auf der materialen, nicht mehr nur auf der textuellen Ebene, die beschworene Bedrohung manifestieren kann. Diese Vermischung kann nur stattfinden, das sei die These meines Vortrags, weil Lovecrafts Geschichten spezifische Topoi des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts miteinander verbindet und so gewissermaßen als alternative Weltdeutung gelesen werden können, deren Parallelität zur Realität den eigentlichen Kern des Unheimlichen ausmacht. Eine erste Erzählung, der Fischer von Falcon Point. Das Setting ist ein Fischerdorf an der Küste von Massachusetts, Innsmouth, in dem die Menschen an der Peripherie der urbanisierten Welt ein von Alltag und Routine geprägtes Leben führen. Der Fischer Enoch Conger erzählt mit weit aufgerissenen Augen im Wirtshaus von einem Fang, der ihm ins Netz gegangen ist. Zitat: Er war mit seinem Boot zum Teufelsriff mehr als eine Meile vor Innsmouth hinausgefahren, hatte sein Netz ausgeworfen und viele Fische emporgeholt. Und dazu etwas. Etwas, das eine Frau war und doch keine Frau. Etwas, das zu ihm wie ein Mensch sprach, aber mit den Kehllauten eines Frosches. Etwas, das um sein Leben flehte und ihm das eigene Leben versprach, wenn er einer solchen Hilfe je bedürfe. Die Bemerkung eines Wirtshausgastes, es hätte sich wohl um eine Meerjungfrau gehandelt, wird jäh entkräftet. Zitat: Sie war keine Meerjungfrau, sagte Anna Conger, denn sie hatte Beine, auch wenn zwischen ihren Fingern Schwimmhäute saßen und die Haut ihres Gesichts war wie meine, obwohl ihr Körper die Farbe des Meeres zeigte. Kurz nachdem der Fischer seine Geschichte erzählt hat, verschwindet er plötzlich aus Innsmouth. Sein Haus wird leer vorgefunden und dazu Zeichen, die zu seiner Geschichte passen. Zitat: Sie erzählten, wie sie das Haus ganz feucht vorgefunden hatten und auf dem Fußboden zeichneten sich nasse Fußabdrücke ab, die von Füßen mit Schwimmhäuten zwischen den Zehen stammten. Eine Spur, die aus dem Haus hinausführte, zum Meeresstrand hinunter, und während des Weges waren die Abdrücke tief eingedrückt, als sei etwas Schweres aus dem Haus getragen worden. Etwas, das so schwer war wie Enoch. Nun könnte man meinen, es wäre tatsächlich die Variation des Meerjungfrauenmythos nur verkürzt dargestellt und die Tatsache der Entdeckung hätte für die mutmaßliche Entführung ausgereicht. Doch Lovecraft inszeniert im Folgenden die Atmosphäre der Denunziation, des kaum Gesagten, das sich mit dem unaufgeklärten Fall des Verschwindens von Enoch beschäftigt. Zitat: Die Küste entlang verstummte das Flüstern und dunkle Andeutungen tauchten stattdessen auf, verdrängten den Verdacht auf Mord und eine dunkle Tat durch etwas, das noch weit größeres Grauen verbreitete. Es kommt, wie es kommen muss. Ein zweiter Fischer, ein bedeutender Mann, sieht Enoch zusammen mit anderen Meerwesen vor dem besagten Teufelsriff schwimmen und auch er wird, wie Lovecraft alternierend sich ausdrückt, zum Schweigen gebracht. Zum Schweigen bringen ihn die, Zitat, Angehörigen des Clans der Marshes und Martins, die im Ruf standen, mit seltsamen Meeresbewohnern im Bunde zu stehen. Erst später wird Enoch wieder gesichtet, diesmal von einem jungen Mann, der in seine Heimatstadt zurückkehrt. Er erzählt, Enoch hätte voller Sehnsucht auf sein ehemaliges Haus geblickt, bevor er wieder in den Fluten verschwand. Die ersten wichtigen Topoi von Lovecrafts Erzählungen finden sich schon auf dem begrenzten Raum dieses kurzen Plots wieder. Innsmouth, eine kleine Hafenstadt mit der Atmosphäre der amerikanischen Kleinstädte an der Ostküste, kommunitaristisch und routiniert, gleichzeitig jedoch eine Szenerie der Beobachtung aus dem Fensterwinkel, der tuschelnden und observierenden Nachbarn und des heimlichen Feudalismus alteingesessener Familien. Dazu eine Hafenstadt an der nie ganz fest zu definierenden Grenze zwischen Festland und Meer, gewissermaßen der Saum der vernünftigen, zivilisierten Welt, an dem die Liquidität und ganz eigene Wahrheit des Wassers auf festgefügte, von der Vernunft eingesetzte Strukturen trifft. Die Fischer sind Halbwesen auf ihre Art, die seltsame Geschichten, Seemannsgarn, von ihren langen einsamen Fahrten nach Hause bringen und so das Wissen des unbekannten Meeres in die Welt der Menschen einsickern lassen. Ein letzter Frontier-Mythos am Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Urgewalt der Ozeane, auf dem die technologischen und planenden Gesetze des modernen Menschen außer Geltung gesetzt werden. Schließlich die fremdartigen Wesen, die sich zunächst wie klassische Meermenschen verhalten, aber seltsame Verbindungen zu den genannten alteingesessenen Familien pflegen. Explizit ist es kein Seemannsgarn, sondern eine handfeste Verschwörung mit den Kräften des Meeres, die Lovecraft heraufbeschwört. Dazu treten opake Assoziationen von assimilierenden Rassen, Verwandlungen scheinbar gegen den Willen des Menschen und das Verschweigen eines vielleicht größeren Plans. Der Menschen und tiefe Wesen, so werden die menschenähnlichen Meerwesen auch genannt bei Lovecraft, auf unheilvolle Weise miteinander verbindet. Gerade am Sockelpunkt der technisierten und zivilisierten Moderne wirkt so das Geschehen anachronistisch und ergibt einen später noch oft aufgenommenen Topos der Horrorliteratur und Filme, die schöne heile Welt eines abgelegenen Dorfes, in dem die Bewohner uralten Kulten und seltsamen Verbindungen folgen. Eine andere Geschichte, das Ding im Mondlicht. Ein literarisch unbegabter Mann, so schreibt Lovecraft, namens Morgan, greift zur Feder und schreibt seine Erlebnisse nieder. Zitat: Am 24. November 1927, ich weiß nicht einmal, welches Jahr jetzt sein mag, versank ich in Schlaf und träumte, und seit damals bin ich nicht imstande, wieder wach zu werden. Es ist die Geschichte eines buchstäblichen Albtraumes, aus dem Morgan, alias Howard Phillips, nicht mehr erwacht. Er träumt davon, in einem Sumpf zu erwachen. Aus dem ein Felscliff sich erhebt. Bereits beim Aufstieg dieses Felscliffs überkommt ihn Furcht, die er aber nicht zuzuordnen weiß. Zitat: Beim Klettern bemerkte ich zahllose furchterregende Höhlen. In einem solchen Abschnitt überkam ich eine einzigartige Furcht, als verschlängen feine, körperlose Ausdünstungen aus dem Abgrund meinen Geist. Es war jedoch zu dunkel, als dass ich die Quelle meiner Beunruhigung entdeckt hätte. Morgan gelangt auf ein Plateau und folgt einer Straße, wobei wieder jenes Gefühl einsetzt. Zitat: Als ich mich umblickte, gewahrte ich kein belebendes Wesen, aber ich spürte eine höchst merkwürdige Bewegung weit unter mir, unter den flüsternden Binsen des Pestsumpfes, den ich erst vor kurzem hinter mir gelassen hatte. Morgan stößt auf die Schienen einer Eisenbahn und findet einen verlassenen Waggon vor, ein gewöhnlicher, vorn und hinten steuerbarer Typ, so wie er von 1900 bis 1910 üblich war. Morgan beschließt, auf den Wagenführer zu warten und, Zitat, bald darauf hörte ich in dem spärlichen Gras zu meiner Linken ein Schwirren und sah die dunklen Gestalten zweier Menschen im Mondlicht aufragen. Sie trugen die Uniformmützen einer Eisenbahngesellschaft. Es handelte sich zweifellos um den Fahrer und den Schaffner. Plötzlich beginnt eine der beiden Gestalten laut zu schnüffeln und den Mond anzuheulen. Wer nun denkt, dass es sich um Werwölfe oder Ähnliches handelt, den enttäuscht Lovecraft auf seine ganz eigene Weise. Morgan rennt weg, Zitat, und zwar nicht, weil der Schaffner sich auf alle Viere niedergelassen hatte, was man sich jetzt auch bei einem Werwolf vorstellen kann, sondern weil das Gesicht des Wagenführers lediglich ein weißer Kegel war, der in einem blutroten Saugarm auslief. Morgan ist sich bewusst, dass er träumt, Zitat, aber dieses Wissen war keineswegs angenehm. Vielmehr muss er feststellen, Zitat, dass ich ein Bewohner dieser entsetzlichen Traumwelt bin. Jene erste Nacht wich der Morgenröte und ich wanderte umher, in der Hoffnung, wach zu werden. Das Geschehen wiederholt sich, inklusive Wagenführer mit dem Tag anstatt Gesicht. Auch hier lassen sich Topoi festmachen. Einmal das Geschehen des Paranoia-Traumes, der ein Gefühl der Beobachtung und Verfolgung einer anwesenden Bedrohung in einer schrecklichen Begegnung mit dem Verfolger kulminieren lässt. Die ewige Wiederholung, die wie eine Zeitschleife den Augenblick augenscheinlich in seiner Imagination gefangenen Morgen nicht mehr aufwachen lässt und an einen traumatisierten Schizophrenen denken lässt, der sein Trauma wieder und wieder durchlebt. Auf der anderen Seite fehlt jeder Bezug zu einem solchen Erlebnis. Im Gegenteil ereignet sich der Traum zu einem bestimmten kontingenten Zeitpunkt, fällt über den Menschen herein und kann nicht von ihm beendet werden. Der Umstand, dass die Aufzeichnungen gefunden werden, spricht für die Fiktionalität des Geschehens, während morgens beschreiben, augenscheinlich währenddessen niedergeschrieben wird. Womöglich irgendwo zwischen Aufwachen und Aufwachen. Zum Zweiten sind es die Monster selbst, die auf verwirrende Weise jeder Ordnung, auch der des Horrorklischees, entrückt zu sein scheinen. Schnüffeln, den Mond anheulen, auf allen Vieren gehen, das scheint für einen Werwolf zu sprechen. Doch der Kegel und das blutrote Tentakel, die das Gesicht eines ansonsten menschlich scheinenden Körpers ersetzen, sowie der Umstand, dass die beiden noch ihre Uniformen tragen, rückt sie ins schon fast Unsagbare. Tentakel sind bevorzugte Mutationen bei Lovecraft, genauso wie Fühler, skelettlose Weichtierkörper und ins Riesenhafte vergrößerte Einzeller, die Formen, die evolutionär vom Menschen am weitesten entfernt sind. Schließlich lässt der Inhalt darauf schließen, dass die beiden Bahnbeamten verwandelt wurden und dass sie in etwas verwandelt wurden, das sich keiner biologischen Taxonomie beugt. Sie sind ebenso Teil fremdartiger Rassenzüchtungen wie die tiefen Wesen aus der ersten Geschichte, die mühelos Millionen von Jahren der Evolution überwinden und miteinander verbinden. Eine dritte Geschichte, das Hexenloch. Dem Ich-Erzähler, einem jungen Lehrer an der Bezirksschule in Arkham, fällt ein Schüler besonders auf, Andrew Potter. Dieser scheint ab und an eine beobachtbare, übersinnliche Wahrnehmung zu besitzen. Zitat: Er benahm sich genauso, als habe ihn jemand gerufen, richtete sich auf, wurde wachsam und verhielt sich wie jemand, der auf Geräusche lauschte, die mein eigenes Gehör überstiegen, in der gleichen Haltung, die Tiere zeigen, wenn sie Geräusche hören, die jenseits der Hörschwelle des menschlichen Ohres liegen. Zunächst horcht der Lehrer die Mitschüler über Andrew aus. Diese wissen nur von einer nicht genauer benannten Andersheit zu berichten. Sie meiden ihn und seine Familie, die auf einer kleinen Farm in einem Tal leben, im sogenannten Hexenloch. Die Familie lebt zurückgezogen und meidet den Kontakt mit den Einheimischen. Überzeugt von der Begabung dieses Schülers, fährt der Lehrer mit ihm zu seinen Eltern, um sie zu überzeugen, ihn einige Klassen vorrücken zu lassen. Die Eltern reagieren abweisend und beim Verlassen des Hauses verspürt der Erzähler eine nicht genauer benannte Bedrohung. Zitat: Ich bemerkte ein Rascheln im ganzen Wald, wie das Flüstern des Windes, obwohl sich kein Lüftchen regte. Eine Feindseligkeit, die vom Haus selbst ausging, wirkte wie ein Faustschlag. Nachts wird er von undeutlichen Albträumen und Ängsten geplagt und beschließt, genauere Nachforschungen anzustellen. Dabei entdeckt er in der Bibliothek von Arkham ein Buch, das Necronomicon, geschrieben von Abdul al-Razet, einem Araber im 7. Jahrhundert nach Christus. Eine Übersetzung davon. Zitat: Ich begann mit Interesse zu lesen, doch das Interesse wich bald völliger Verblüffung. Das Buch handelte offensichtlich von uralten außerirdischen Wesen, genannt die alten Wesen und die alten Götter, mit ausgefallenen Namen wie Cthulhu und Hastur, Shub-Niggurath und Azathoth, Dagon und Ithaka und Wendigo und Tuga und die von einigen irdischen Völkern unterstützt wurden, den Cho-Cho und den tiefen Wesen und ähnlichen. Es war ein Buch voll kabbalistischer Legenden und Beschwörungen und dessen, was sich als Darstellung eines großen interplanetaren Ringens zwischen den alten Göttern und den alten Wesen und dem Überleben von Kulten und Kultdienern in abgeschiedenen und entlegenen Orten dieses Planeten ausgab. Der Bibliothekar der Bibliothek entpuppt sich als ein Professor, der schon länger auf der Spur dieser Kulte ist. Der Erzähler hilft nun diesem Professor unter dessen Anleitung, das Böse um die Potters zu vertreiben. Mit rituellen Steinen, die das Zeichen der älteren Götter, wie das Necronomicon ausführt, ein Pentagramm darstellen, treiben sie diese Wesen in die Enge, die von den Potters anscheinend Besitz ergriffen haben, indem sie sie mit den Körpern von Andrew, seiner Schwester und seines Vaters in Berührung bringen. Schließlich setzen sie das Haus mit der darin verbliebenen Mrs. Potter, in der die Intelligenz dieses Wesens ihren Sitz eingenommen hat, in Brand. Also übrigens kontingent, dass es tatsächlich Mrs. Potter ist, denn der Professor denkt, es wäre Mr. Potter, also ist es nicht unbedingt die Frau, die das Böse repräsentiert. Der Erzähler beobachtet schließlich, wie diese Wesenheit den Körper von Mrs. Potter verlässt. Zitat: Mrs. Potter wand sich in Todeszuckungen und langsam, kaum merklich, nahm etwas anderes Gestalt an. Eine unglaubliche, amorphe Masse, in dem Rauch kaum zu sehen. Tentakel bewehrt, schimmernd mit einer kalten Intelligenz und einer Kälte des Leibes, die ich selbst durch das Fenster verspüren konnte. Es stellt sich heraus, dass Mr. Potter Wesen von jenseits der Sterne beschworen hatte, die von ihm und seiner Familie Besitz ergriffen. Arkham, die fiktionale ostenglische Kleinstadt, ist Lovecrafts Ort des Grauens, später Providence, das ist seine Heimatstadt, ähnlich wie Derry in Maine später Schauplatz diverser Geschichten von Stephen King sein wird. Diesmal ist es ein Buch, das sagenumwobene Necronomicon, das den Schrecken repräsentiert. Interessant daran ist, dass es sich um eine Geschichte handelt, die von einer grauen Vorzeit, hunderte Millionen von Jahren vor dem Auftauchen des Menschen erzählt. Lovecraft verbindet hier die Aktualität der vorderasiatischen Archäologie von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts mit einer detektivischen Recherchetätigkeit eines jeweils beteiligten Protagonisten. Es ist nie derselbe. Oder nicht immer. Also. Es ist die Suche nach einer alternativen Geschichtsschreibung, deren Inhalt allein die seltsamen Vorläufe, die in unterschiedlichen Erzählungen Lovecrafts geschehen, erklären kann. Das körperlose Grauen ist nicht mehr nur das eines Geistes oder eines Dämons. Es manifestiert sich in esoterischen Schriften, deren Beschwörungen das Vormenschliche wie einen Parasiten in die Alltagswelt einsickern und seine eigenen Pläne verfolgen lassen. Lovecraft baut in verschiedenen literarischen Textformen die Hinweise auf eine stets am Rande der Common-Sense-Wahrnehmung gelegenen Bedrohung aus grauer Vorzeit in immer wieder neuen Variationen aus. In der Erzählung etwa Berge des Wahnsinns entdecken Forscher auf einer Antarktis-Expedition der ebenfalls fiktiven Miskatonic University, ansässig in besagtem fiktiven Arkham, die Überreste einer uralten, völlig unmenschlichen Kultur. Sie gewinnen dadurch die Überzeugung, dass die Urgeschichte der Erde einen ganz anderen Verlauf hatte, als die Forschung annimmt. In der wohl umfassendsten und komplexesten Erzählung, Call of Cthulhu, der Ruf des Cthulhu, verknüpft Lovecraft einige der genannten Elemente am roten Faden einer weiteren Recherche eines Nachlassverwalters namens Francis Thurston, der die Unterlagen seines verstorbenen Großonkels sichtet. Er findet Hinweise auf die Existenz eines Wesens namens Cthulhu, der in der Versorgungsstadt Lillier, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, in einem todesähnlichen Schlaf eingesperrt sein soll. Thurston stößt auf die weiteren Nachforschungen eines Inspektors Legras, der in Louisiana auf Cthulhu-Anhänge gestoßen ist und seinerseits Nachforschungen angestellt. Diese hatten ergeben, dass mehrere Zellen dieses Kultes über die ganze Welt verteilt existieren und durch die Informationen eines Insiders kommt heraus, dass deren Ziel die Wiedererweckung Cthulhus ist. Tatsächlich, so forscht Thurston weiter, scheint sich die Stadt Relais im Jahre 1925 wohl aufgrund der durch die Kultisten durchgeführten Beschwörungen, objektiv durch Erdbebentätigkeit, aus dem Meer erhoben zu haben und Cthulhu erwacht zu sein. In weiteren Puzzleteilen, etwa dem Bericht des Kapitäns des Schiffes, der die neu entstandene Insel untersucht hat, und dem Tagebuch des einzigen Überlebenden des direkten Zusammentreffens mit Cthulhu, rekonstruiert Thurston die eben noch abgewendete Katastrophe, die fast gelungene Wiedererweckung Cthulhus. Schließlich finden sich verschiedentlich Hinweise auf die Herkunft der großen Alten. Sie sind außerirdischen Ursprungs, stammen von jenseits des Sternbildes des Orion und kamen Jahrmillionen vor den Menschen auf die Erde, um die Erde auszubeuten. In Lovecrafts Erzählungen lassen sich nun verschiedene Topoi feststellen, die in einem kreativen Wechselverhältnis zu den wissenschaftlichen Diskursen seiner Zeit stehen. Bereits genannt wurde erstens der biologistische Hintergrund der darwinischen und darwinistischen Evolutionstheorien als einer skandalös ziellosen Naturgeschichte des Menschen, die diesen in eine Linie mit Einzellern, Insekten, Weichtieren, Reptilien und Säugetieren zu bringen erlaubt. Damit verbunden ist eine parallele Entwicklung von Theorien über die Urgeschichte der Erde, mit ausgehend von Lyells Prinzipien der Geologie, die der herrschenden Kataklysmentheorie, eine Theorie der langsamen, große Zeiträume umfassenden Veränderung der Erdoberfläche entgegensetzt. Sowohl die biologische als auch die geologische Naturgeschichte erweitert im 19. Jahrhundert das Wissen um die Vergangenheit des Menschen um eine unübersehbare, zwar theoretisch gegliederte, nichtsdestotrotz, aber im Schellingschen Sinne erhabene Dimension. Die Geschichte des Ursprungs des Menschen in der Schöpfung erweitert den virtuellen Horizont des Wissens zu einer undeutlichen Herkunft des Menschen in den Tiefen einer Jahrmillionen dauernden Vergangenheit. Zu dieser naturgeschichtlichen Erweiterung ins buchstäblich Unheimliche tritt das an der Schwelle zum 20. Jahrhundert rapide wachsende Wissen über den interstellaren Raum, das Weltall, das auch die räumliche Dimension um eine weitere erhabene Größe erweitert. Zweitens sind die Ergebnisse der Archäologie des 19. beginnenden 20. Jahrhunderts zu nennen, die dem monotheistischen Gott als Garant von Ordnung und Recht ältere Götter an die Seite stellt. Gemeinsam mit der aufkommenden historisch-kritischen Bibelexegese nehmen nun die orientalischen Bale Gestalt an. Nach der Entzifferung der Keilschrift durch George Smith 1872 werden die tatsächlichen älteren Götter in Erzählungen lebendig, die älter als die Bibel sind. Gleichzeitig rückt der jüdisch-christliche Gott in einen historischen Kontext ein und ist nun der historische Nachfolger sumerischer, akkadischer und babylonischer Gottheiten, die auch Lovecraft als die älteren Götter in seinem Necronomicon kennzeichnen wird. Marduk, Ishtar und Enki. Die Erzählung einer anfänglichen Versklavung der Menschen und einem Aufstand mit Hilfe des Magiergottes Enki gegen tyrannische Götter. Schließlich die Verbannung dieser tyrannischen Götter durch Marduk im Bund mit dem Menschen. Unschwer lässt sich die Geschichte Cthulhus ablesen, der vor unvordenklicher Zeit wegen eines Frevels am Leben selbst durch die älteren Götter in Villiers eingeschlossen wurde. Hinzu treten drittens die aktuellen Themen der Rassenvermischung, virtuell projiziert auf die Gleichzeitigkeit von Vorzeit und Gegenwart. Die tiefen Wesen, jene, die in der ersten Erzählung den Fischer Enoch zu einem der ihren machen, sind Diener der großen Alten und Cthulhus. Sie vermischen sich mit dem Menschen und zeugen Kinder, die im Kontext des uralten Cthulhu-Kultes erzogen werden, während Dienerwesen der großen Alten sich wie im Fall der Potters bevorzugt in amerikanischen Kleinstädten niederlassen, um von dort die Übernahme der Welt zu planen. In modernen Worten könnte man von einer Art biogenetischen Terrorismus sprechen, dessen Hintergründe nur dann aufscheinen, wenn die Recherche den roten Faden aus verschiedenen verstreuten Berichten zusammenspinnt. Die Erlebnisschnittstelle bildet schließlich viertens die allgegenwärtige Erfahrung des Wahnsinns, die Lovecraft in verschiedensten Variationen, aber anscheinend geschult am psychiatrischen Fallberichten und Symptomatologien seiner Zeit darstellt. In der endlosen Albtraumerfahrung Morgans, der sich seines Träumens bewusst ist, diesen jedoch nicht entrinnen kann, spiegelt sich die Erfahrung des Schizophrenen wider, die Psychologen und Psychiater von Maurice Merleau-Ponty bis Ludwig Hinswanger als eine doppelte Erfahrung beschreiben. Dem Schizophrenen erscheint die Welt eigentümlich gedoppelt im gleichzeitig stattfindenden Erlebnis der realen Welt. Wie Merleau-Ponty beschreibt, liegt die Bürste dort drüben am Fenster. Und der krankhaften Welt, in der ein und dieselbe Bürste dabei ist, in den Kopf des Patienten einzudringen. Der psychiatrische Wahnsinn, die Paranoia eines alternativen Weltgrundes und einer dahinterliegenden Macht sind die wissenschaftlichen Hintergründe, vor denen Lovecraft seinen Horror entwickelt. In der vorangegangenen Darstellung ist deutlich geworden, wie Lovecrafts zeitgenössisches wissenschaftliches Wissen den Materialhintergrund für seine Geschichten abgibt. Jenseits dieser Analogien eröffnet sich aber die Dimension des Unheimlichen und unsagbar Schrecklichen, das gewissermaßen die andere, dunkle Seite dieses Wissens bildet. Die Eröffnung von historischen und räumlichen Dimensionen, die die menschliche Vorstellungskraft überschreiten, und die Positivierung durch die Thematisierung der Endlichkeiten, die in einer unendlichen Sukzession und Rekonstruktion das sichere wissenschaftliche Wissen bildet, sie gehören zusammen wie die beiden Seiten einer Medaille. So ist der Möglichkeitshorizont der Ausdrucksformen des Unheimlichen und Monströsen immer schon mitkonstituiert durch die Dimension des Wissens. Dennoch bleibt eine unauflösbare Komponente stehen. Die Vorstellung, dass die Dimension des faktisch unübersehbar Geschichtlichen selbst als das schreckliche Erhabene uns als Fremdes gegenübersteht, ist uns selbst zeitgenössisch. Sie kann nicht in einer abgeschlossenen Epoche verortet werden, sondern stellt vielleicht selbst als das Unheimliche die uneinholbaren Fluchtlinien von absolutem Wissen über die Welt und den darin immer wieder auftauchenden Lücken, in denen das Schreckliche nisten kann, dar. Mithin erlaubt sie mit der Erweiterung des Wissens auch immer schon die Erweiterung des Horrors. Äquivalent zur absoluten Weltvernichtung sind dann Monster, die keinen relativen Bezug mehr zum Menschen haben, sondern für die der Mensch selbst als überkommen gilt. Das geschichtliche Unbewusste in Form von vormenschlichen Wesen bemächtigt sich qua älteres Recht bei Lovecraft der menschlichen Welt. Vielleicht ist aber darin schon der Horror der Zukunft zugrunde gelegt, der nicht mehr in den Kategorien des Anthropomorphen oder Zoomorphen anderen sich ausdrückt, sondern in der Infragestellung des Menschen und des Menschlichen überhaupt in all seinen Sinnbezügen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Zorn. Ich fand das sehr einleuchtend, dass Sie die Beziehungen der Lovecraftschen Fantasien zu den Wissensdiskursen der Modernen deutlich gemacht haben. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Grund für das Faszinierende. Wissensdiskursen, die man aus ganz anderen Kontexten kennt. Ich hätte den Vorschlag, die Liste der Wissensgebiete oder Wissensdiskurse, Fachwissenschaften, Disziplinen ein wenig zu erweitern, noch um virologisch-bakteriologische und infektionstheoretische Dinge, denn es gibt zum Beispiel die Farbe aus dem All, wo das darum geht, wie eine ganze Landschaft durch Kontamination mit einem fremden Erreger verwandelt wird. Also aus dem medizinischen Diskurs über Infektionsherde und ihr Wirken, da scheint mir noch einiges zu kommen. Und dann politisch-imperialistische, also Diskurse über Volk ohne Raum, Kolonialismus-Theorien. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Das widerspricht nicht dem, was Sie gesagt haben. Ich würde nur sagen, die gehören irgendwie noch mit rein. Ich hatte tatsächlich auch noch eine etwas größere Liste. Also ich habe 4 von 8 Diskursen sozusagen jetzt mal zusammengestrichen. Also ich hatte so dieses imperialistische, auch das Parasitäre, jetzt so ein bisschen mit dem Rassendiskurs angesprochen. Anzusprechen wäre auch sozusagen diese Gegenübersetzung zwischen Imperialismus und Lovecrafts eigener persönlicher Erfahrung in diesen kommunitaristischen kleinen ostamerikanischen Kleinstädten, die ja eine ganz spezifische Atmosphäre schaffen und die ja sozusagen dieses kommunitaristische Amerika zugrunde legen. Ja? Also man denkt an die Salem-Geschichte zum Beispiel, die ja auch mehrfach aufgegriffen wird und so weiter. Also das sind schon auch noch wirklich zeithistorische Diskurse, in denen etwas verortet ist. Also mir scheinen jetzt die einfach auch quasi nur die großen Linien zu sein. Das ist aber nochmal erweiterbar. Ja. Herr Adolfi. Ja, ich habe zwei Sachen, so systematische Fragen eigentlich oder systematische Folgerungen. Das eine schließt sich an das an, was Frau Schmitz-Ehmanns gerade gesagt hat. Ich glaube, die eine Dimension, die in dem Ganzen spielt, ist, dass eine Erfahrung, die dahinter steht, von den Zeitdiskursen mal abgesehen. Wir können auf das Äußere nicht mehr vertrauen. Das Äußere ist tendenziell unter dem Verdacht, dass wir es nicht mehr deuten können. Es kann etwas anderes hinter dem Körper sein. Es kann etwas Besitz ergreifen. Die Zeichen sind nicht mehr eindeutig. Die Angst davor, dass da etwas ist, was wir nicht deuten, beziehungsweise weil es so scheint, als das falsche Deuten dahinter ist, hat schon längst etwas anderes Besitz ergriffen oder ist gar nicht mehr drin. Also das ist die eine Ebene. Die andere Ebene in dem Ganzen ist was, da haben Sie im vorletzten Satz Ihres Vortrags haben Sie genau das Stichwort genannt, was ich die ganze Zeit als Frage habe, das alte Recht. Es geht ja eigentlich darum, dass etwas Älteres, dass um die Idee, dass unser zivilisatorischer Zustand lebt oder herkommt von etwas Älterem, was sein Recht einfordert. Und dass wir nur so auf Erlaubnis oder in diesen Bereichen, was uns zugestanden wird. Und das ist so eine Zeiterfahrung, dass unsere Zivilisation, was er hier beschreibt, oder dieses kleinstädtische Erstrecht, was glaubt, das sei auf eigenem gegründet, dass das in Wirklichkeit nur auf Gnade einer älterer Wesen, die uns diesen kleinen Raum lassen und mit denen manche eben ihre Position, also diese Kleinstadtsache, ihre Position dadurch bekräftigen, indem sie von diesen eingesetzt sind oder mit denen noch die Kontakte haben. Dass wir denken nur, wir seien eine menschliche Welt. In Wirklichkeit sind wir der Traum der anderen. Also wir stammen von den Monstern ab, oder wir sind nicht von den Monstern ab, sondern die Monster haben uns erlaubt. Ja, wobei das Besondere natürlich ist, dass dieses letzte ältere Recht sozusagen für uns uneinholbar bleibt, weil es eben diese unglaublichen Zeitdimensionen gibt, die wir nicht mehr vorstellen können. Also wenn wir die Schöpfung 4004 vor Christus irgendwie ansetzen, dann haben wir da noch irgendwas, was wir uns vorstellen können. Aber das Interessante ist, dass dieses ältere Recht sozusagen für uns einfach unerreichbar bleibt, unhinterfragbar bleibt. Und dass Lovecraft das eben dann in diesen verschiedenen Linien dann auch dort setzt. Frau Jubin. Ich würde mich auch ein bisschen anstellen, dass das auch schon jemand gesagt hat. Sie hatten ja auch erwähnt, dass Lovecraft ganz gerne Tentakel oder Fühler oder sowas beschreibt, so als Merkmale der Monster. Und das kenne ich auch, und da habe ich mich auch gerade daran erinnert, und ergreift Besitz von diesem Haus. Also sie wird, dass sie als Meer, dass sie jetzt Meeres der Natur geschildert haben, ist quasi da das Grüne der Wald. Und das, was das Monster ausstattet in der Farbe Grün, ist dann aber eben zumindest passagenweise, aber in der Mitte der Erzählung und am Anfang, dass man das nicht mehr abgrenzen kann. Also es hat auch Fühler, überall Arme, die in dieses Haus reingreifen, und wenn man einen Arm abschlägt, dann kommt ein neuer nach. Und man kann ansonsten aber keine Struktur, keine Form erkennen. Und das ist das Unheimliche. Man kann das eben gerade nicht einordnen. Das ist der Gegensatz, also wo ich mich frage, ob das hier nicht so ist, zu Lovecraft. Was Sie genannt hatten, waren ja ganz oft Gegenordnungen. Und zwar interessanterweise aber trotzdem nach einem Muster menschlicher Vorstellungskraft. Also wenn zum Beispiel die Stammbäume von Menschen oder die Abstammung, die Einordnung des Menschen in den Kopf unter Kraft gesetzt wird, weil der Mensch quasi entthront wird, weil es viel ältere Wesen gegeben hat, diese anderen Wesen, also ist das ja im Prinzip keine, was ja auch denkbar wäre, eine komplette Auflösung der Ordnung in der Form, sondern es ist im Grunde genommen die Ersetzung, wenn ich das richtig verstanden habe, ob das in dem Sinne von Lovecraft wäre, die Ersetzung und Entwohnung der menschlichen Ordnung durch eine noch viel ältere, in die der Mensch noch eine ganz kleine Rolle spielt. Darf ich da ganz ist kurz das so oder ist das eine Auflösung? Es sind mehrere Momente darin. Also es ist etwas Auflösendes darin, aber dieses Auflösen kann nur funktionieren mit sozusagen immer noch einer Sicherheit, die besteht. Also es ist sozusagen so eine Art angegriffene Bastion. Es ist eine partielle Unterwanderung. Ja? Es ist sozusagen der, wenn man es krankheitsbildtechnisch ausdrücken möchte, sozusagen der Zustand des von einem Ausschlag geplagten Kranken, vielleicht nach dem ersten Drittel, also wo schon einige Stellen überwuchert sind, aber es ist noch irgendwie sozusagen die Chance da, ihn zu retten, aber es ist schon sehr, sehr sichtbar, ja? Aber man kann es noch bedecken. Also es ist sozusagen nicht ganz in der Auflösung. Interessant ist, dass Wolfgang Hohlwein in seiner Adaption dieses Cthulhu-Mythos von Daleth und der Cthulhu-Mythos ist ja nicht Lovecraft, sondern dann in einer weiteren, Lovecraft hat das Arkham Cycle genannt, Wolfgang Hohlwein greift dieses Bild von diesem Haus auf und erzählt das in einem seiner Hexerbände sozusagen als tatsächlich auch ein Haus, das solche Schlangen beziehungsweise solche Tentakel ausbildet in einem Wurzelsystem von Bäumen. Also es ist nicht nur das Meer, sondern es ist auch tatsächlich dieses altamerikanische Waldgebiet, das auch bei Lynch dann ja in der Black Lodge, White Lodge Mythos da in Twin Peaks eine Rolle spielt und auch bei Stephen King, ne, wo das Es sozusagen in diesem Waldgebiet auch interstellar sich einnistet. Also es sind immer diese noch nicht entdeckten Räume, die eigentlich schon längst beforstet und gefischt sind, aber wo sich immer noch etwas verstecken kann. Ja, ich würde einmal gerne kurz nochmal auf diese sinnliche Ebene eingehen, die Sie gerade angesprochen haben. Also ich würde da gerne ein bisschen widersprechen, weil ich finde gerade bei Lovecraft direkte Berührungen über große Teile der Geschichten kaum eine Rolle spielen. Dieser Aspekt der Infektion, vielleicht auf einer geistigen Ebene, also dass die Leute sich quasi durch Geräusche oder durch Gefühle und Emotionen infizieren zu einem Wahn hin, aber niemals durch Berührungen. Als Beispiel fällt mir zum Beispiel ein Rats in the Wall oder auch zum Beispiel Cthulhu oder so, da gibt es an den seltensten Stellen wirklich direkte Berührungen, also egal, ob da irgendwelche Tentakelmonster drin vorkommen oder nicht. Und selbst wenn das so wäre, dann hätte ja Lovecraft das zum Beispiel auch nicht erfunden. Also mir geistert ja zum Beispiel Dracula im Kopf herum, was ja, wenn man Dracula als Monster sieht, ja der prototypische Berührungsübertragungsroman ist sozusagen. Ja, als Bild für ausgreifende Arme vielleicht, also gerade noch unter die Zähne, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und bei diesen Tentakeln ist ja auch diese, also ich kenne kaum keine Texte von Lovecraft, muss ich dazu sagen, aber meine erste Assoziation war eben, dass über diese Fühler und Tentakel man eben auch ausgreifen kann. Das geschieht aber nicht. Aber also das geschieht relativ quasi selten. Auf den Menschen oder als, es ist einfach so dieses Humane, was man da sieht. Das habe ich. Ich würde das gerne insofern schlichten, als dass man sagen kann, ja, einerseits stimmt das. Es sind sozusagen dieser Cthulhu manifestiert oder Cthulhu und seine Diener manifestieren sich ganz besonders in diesem Ausdruck des Wahnsinns. Aber es sind dann Menschen, die zum Beispiel auch kreatives Schaffen ist. Also das ist sozusagen dieser Wahnsinn äußert sich in einem Musikstück, in einem Bild, in einer Statuette wie in Call of Cthulhu. Ja, das heißt, das sind dann tatsächlich, also das Musikstück jetzt nicht, aber es ist ein sehr wirres Musikstück und sehr laut und sehr kreischend. Es äußert sich aber tatsächlich in sinnlicher Wahrnehmung, insofern dann auch in dieser Beschreibung der Winkel, die mehr als 360 Grad betragen, Parallelen, die sich schneiden, also einer wahnsinnig machenden Geometrie. Und dann aber eben auch in dieser fast säureartigen Berührung von Tentakeln, ja, die aber eben sozusagen, also die Übertragung findet geistig statt, aber es gibt dann schon eben auch wirklich körperliche Invasions, ja, also wo es dann wirklich in einem Körper sitzt und so weiter, was dann auf Alien verweisen. So. Also es sind schon verschiedene Motive sozusagen ineinander geschachtelt. Ich glaube, das kommt beides einfach vor. Ich hätte noch eine Frage, die eher systematisch angelegt ist, nicht unbedingt auf die Texte sich bezieht. Am Ende Ihres Vortrags sprachen Sie von dem Zusammenhang von Monstern und dem Unheimlichen. Das würde mich interessieren, wie wir diese beiden Begriffe aufeinander beziehen. Ist das Unheimliche dasjenige, was zur Definition des Monsters herangezogen wird, oder umgekehrt? Wie würden Sie das jetzt unter systematischem Aspekt, weil bei Lovecraft, so wie Sie ihn berichtet haben, leuchtet es ja unmittelbar ein, dass da ein direkter Zusammenhang besteht, aber wir sind ja nun auch etwas weiter hier angelegt. Wird man von jedem Monster sagen müssen, dass es unheimlich ist, natürlich bei Krümelmonstern nicht, aber das sind sozusagen Ausnahmeerscheinungen. Wird man für jedes Monster die Unheimlichkeit unterstellen müssen, oder wird man umgekehrt sagen können, naja, das Unheimliche manifestiert sich genau in den Monstern, wo, wie denn sonst? Ich würde jetzt antworten mit etwas, was ich aus dem Vortrag eigentlich strikt rausgehalten habe, nämlich eine Autorintention. Und zwar sagt Lovecraft selber, die Protagonisten seiner Geschichten sind nicht unbedingt die Menschen, sondern sind die Atmosphären, die Situationen. Und insofern würde ich sagen, es ist also ein bisschen mit Freud und dann auch ein bisschen mit Heidegger gesagt, das Unheimliche, also tatsächlich das, was nicht heimlich ist, heimisch ist, also wo ich nicht heimisch sein kann, was nicht heimlich ist, sondern was mich aus diesem Heimischen herauszerrt, das ist manifestiert, eben in dieser anderen Seite des Wissens, also sozusagen einerseits diese positive Setzung, andererseits aber diese unglaubliche Öffnung von Räumen, in denen viel passieren kann. Und ich würde sagen, dass bei Lovecraft, das gilt sicherlich nicht allgemein, aber bei Lovecraft es so ist, dass diese Monster eher Derivationen von diesem Unheimlichen, von dieser unheimlichen Atmosphäre sind. Also Cthulhu als Krakenwesen mit Schnabel, großen gelben Augen und interstellaren Flügeln und so weiter. Das ist schon fast ein Patchwork von verschiedensten Dingen. Und Lovecraft achtet auch darauf, dass es tatsächlich wirklich immer skurril bleibt. Also es ist sozusagen, ich würde zum Beispiel, wenn ich ein vergegenständigtes Monster haben möchte, möchte ich aber auch wirklich eine Gestalt. Ja? Also etwas, worunter ich mir was vorstellen kann. Aber gerade das bricht ja Lovecraft. Also diese Vorstellungskraft von, also man wird ja auch wahnsinnig, wenn man große Alte ansieht, oder zumindest rückt man in die Nähe des Wahnsinns. Das heißt, diese Erhabenheit eines perversen Gottes, ja, verhindert es sozusagen, dass das Monster das Unheimliche repräsentiert. Und ich würde sagen, das Unheimliche ist das, was atmosphärisch zuerst da ist und wird repräsentiert durch verschiedenste Monster. Es ist ja auch nicht klar, welche Klassifikationen und Hierarchien da wirklich bestehen. Ja. Meine spontane Idee, ob auch, ob nicht das im Roman so angelegt ist. Denn dadurch, dass dieses Monster gerade Genderkategorien unterläuft, quasi, also Grenzen überschreitet in der Hinsicht, ist es ein Beispiel dafür, dass die Welt viel vielfältiger ist als unsere Kategorien, als unsere Ordnungskategorien, aber es ist nicht unbedingt unheimlich. Also, wobei es sicherlich viele manche Monster gibt. Ich finde es immer, also ich finde es prinzipiell etwas schwierig, sozusagen das eine auf das andere und das andere auf das eine zurückzuführen, weil sozusagen die Denkfigur, die auch dahinter steckt, ich hoffe, das haben einige, oder sicherlich haben es einige erkannt, das ist natürlich so ein bisschen das, was Foucault in der Ordnung der Dinge im vierten Teil schreibt und sozusagen diese an der Philosophiegeschichte entwickelt. Diese Denkfigur geht ja tatsächlich von einer Gleichzeitigkeit von Begründung und Begrenzung aus. Das heißt sozusagen, das Unheimliche kann das Begründende sein und das Monster kann das sein, was darin auftaucht. Es kann aber zeitlich betrachtet genau das Umgekehrte sein. Ein Monster begegnet mir und erschafft erst diesen Spielraum. Also ich würde es tatsächlich als ein quasi dialektisches Verhältnis von Atmosphäre, also strukturalistisch betrachtet, als quasi dialektisches Verhältnis von Atmosphäre und Dingen, die darin auftauchen und wieder verschwinden und diese Atmosphäre immer weiter verändern, verstehen. Und das macht ja die Varietät sozusagen auch dieser Lovecraftschen Geschichten aus. Mal ist es tatsächlich ein Monster, das einfach auftaucht und da ist. Mal sind es irgendwelche Meteoriten, die vom Himmel fallen und die sozusagen einfach nur die Landschaft zerfallen lassen und die Menschen und die Tiere und alles, was darin ist. Also das ist ja quasi dann kein wirkliches Monster, aber es ist eine unheimliche, auf etwas Verweisende. Also diese Anzeige von etwas. Das würde ich sozusagen als das Bindeglied zwischen dem Unheimlichen und dem Monster verstehen. Also diese Bewegung immer auf etwas zu verweisen, was noch weiter dahinter steht. Gut, herzlichen Dank. Ja, oder? Also wirklich eine kurze methodische Bemerkung. Bei wissenschaftlichen Thematisierung von Monstern, philosophischen erst recht, und auch wenn es um irgendwelche Kunstgenres geht, in der Gegenwart ist eigentlich klar, wie das eingebunden ist in ihre Zeit. Und das Problem ist ja, wenn man einen einzelnen Autor nimmt, dass man da immer zurückfragen muss, inwiefern ist das sein persönliches Hirngespinst oder sein ganz privates Problem und inwiefern sagt das uns was über den Diskurs der Zeit und über das, was vielleicht auch die Rezeption von sowas bestimmt. Deswegen denke ich, muss man immer fragen, inwiefern ist dieser eine Autor mit der und der Thematisierung von Monster repräsentativ, was er vielleicht dann an seinem Lesepublikum und seiner Rezeption in bestimmten Mentalitäten. Okay, dann ist Schluss. Ja. Ich würde darauf nur sagen, dass die Angabe eines Diskurses der Zeit, so wie es Foucault versucht, genau diese Frage nach dem Bewusstsein des Autors ausschließen muss. Als systematische Stelle, weil man sonst den Dualismus erschafft. Deswegen habe ich auch versucht, sozusagen, Lovecraft hat Unmengen auch an philosophischen Fragmenten geschrieben, hat sich über den Nietzscheanismus seiner Epoche und so weiter geäußert. Das habe ich extra rausgehalten, um sozusagen an den Geschichten so ein bisschen diese Führungslinien zu zeigen. Das wäre dann eine Erweiterung sozusagen, die dann eine Diskursanalyse effektiv mit einer Mentalitätsanalyse verbinden würde. Also das wäre darin nicht mehr angelegt. Herzlichen Dank.